Okay, Bitte schön. loslegen. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Lale ist mein Name und ja, ich bin eine der Stationsärzte und heute bin ich für Sie zuständig. Und ja, wenn Sie damit einverstanden sind, ja, würde ich dieses Aufnahmegespräch durchführen. Ja, gerne. Und wie heißen Sie? Schmidt Claudia. Oder Schmidt, Claudia Schmidt. Claudia. Claudia. Frau Schmidt. Ja. Und ja, wie alt sind Sie? 67 Jahre alt. 67 Jahre alt. Und wie viel wiegen Sie? 80 Kilo. 80 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,70. 1,70 Meter. Okay, und was willst du zu uns? Warum wurde der Ask denn ausgesagt, Ja, mir aufgesucht? ist in der letzten Zeit mit dem Luft fällt ein bisschen schwer. Vor allem, wenn ich Treppe auch steige und Treppe auch laufe. Ich habe Probleme mit dem Atem. Ich weiß nicht genau, so ein Druckgefühl in Brust und manchmal Husten. Könnte ich nicht genau nachvollziehen, woher kommt das? Und seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, es ist eigentlich, ich hatte ab und zu schon gehabt, ist das vorletztes, muss ich sagen, 3 bis 4 Monate, seit 3, 4 Monaten, kann ich nicht genau sagen, aber wenn ich jetzt überlege, nehme ich an, dass es seit 3, 4 Monaten ist, kann da auch schon ein bisschen länger sein. Ist das langsam aufgetreten oder? Ja, das ist langsam aufgetreten, genau. Okay. Und jetzt leiden Sie auch unter Luftnot? Oder haben Sie aktuell Brustschmerzen oder? Wenn ich sitze, in Ruhe, habe ich gar kein Problem. Nur bei Belastung, so beim Laufen und Treppe hochsteigen, bei denen ansonsten in Ruhe habe ich gar kein Problem. Okay, jetzt sind Sie schon in Ruhe und haben Sie keine Schmerzen. Nein, ich habe gar keine, mindestens habe keine Atemnot, ja. Nehme ich so an, wie Sie das sehen, das weiß ich nicht genau, aber ich fühle mich ganz wohl jetzt. Okay, alles gut. Und ja, diese Luftnot treten meistens unter Belastung auf und wie viel Menge Belastung meinen Sie? Wie viel Menge Belastung, Menge kann man nicht genau sagen hier, Sasa. Aber ja, nehme ich an, wenn ich jetzt in der zweiten Etage hoch laufe, sondern bei dritter Etage muss ich schon Pause machen, weil es ist nicht so schlimm natürlich, aber trotzdem ist es besser, dass ich diese Pause mache, ansonsten wird noch schlimmer, habe ich das Eindruck, ja. Daher. Sondern wenn ich ganz normal laufe, zum Einkauf zum Beispiel, ja, sondern nach 300, 400 Meter, dann ist es ein bisschen schwer. Okay. Aha. Und ja, haben Sie chronische Erkrankungen? Eigentlich ist nicht bekannt. Nee. Und nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, aktuell nicht. Ab und zu habe ich so einen Gliedschmerzen, so eine Beinschmerzen, dann nehme ich auch Bauchschmerzen, dann nehme ich so eine Paracetamol oder Ibuprofen. Aber die sind bei Bedarf, je nach, es ist nicht regelmäßig. Okay. Und haben Sie schon bemerkt, dass Ihre Gliedern, Füßen ist schon größer geworden ist schon geschwollen ist? Ob die Beine geschwollen, meinen Sie? Ja. Nee, eigentlich auch. Ja, wenn ich viel laufe, ja, schon ein bisschen, aber es ist nicht ausgeprägt, ja. Kann ich nicht jetzt genau einschätzen, natürlich. Tagsüber vielleicht schon etwas, aber nachts, wenn ich ins Bett gehe, morgen früh ist wieder alles normal. Okay. Und So, in den letzten Zeiten haben Sie ungewollt zu oder abgenommen? Ich habe eher ein bisschen, ich habe den Eindruck, dass ich ein bisschen zugenommen habe, so 1, 2 Kilo. In welchem Zeitraum? Ja, seit ungefähr 2, 3 Wochen. Okay, und wie ist Ihr Appetit? Eigentlich gut. Okay, und haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nee, habe ich gar kein Problem. Okay, und ja, leiden Sie unter Nachtschweiß oder Schweißausbruch? Oder? Nur einfach, wenn ich mich belaste, natürlich. In dem Zeitpunkt habe ich ein bisschen Schweißausbruch, aber Nachtschweiß habe ich nicht. Nee. Und ja, in der Nacht, erste Frage, ja, schlafen Sie gut? Ja, ich schlafe schon gut. Und können Sie ganz flach schlafen? Gute Frage. Ich schlafe nie ganz flach, sowieso, ja, nicht so gewöhnt. Ich brauche so eine große Kissen, aber ohne Kissen kann ich nicht schlafen. Ich habe es nicht probiert, kann ich nicht genau beantworten. Okay. Aber ohne Kissen kann ich nicht schlafen, das ist klar. Und ja, bekommen Sie auch beim Schlafen Luftnot? Nee. Okay. Oder husten oder brauchen Sie viel mehr zu atmen? Während Belastung natürlich, wenn ich mich belaste, ja. Aber Ansonsten nicht. In Ruhe. beim Flachlegen meine ich. Nein, nein. Okay. Und ja, Sie schon operiert worden? Ja, also eine, ich habe so eine Gebärmutterentfernung bekommen vor ungefähr fast 30 Jahren. Und ansonsten so eine Blinddarmentzündung hatte ich auch gehabt vor 20 Jahren. Die wurde auch entfernt. Ansonsten, ja, anderes Problem habe ich nicht gehabt. Nee. Okay, und Gebärmutterentfernung, wann war das genau? Ungefähr 30 Jahre, ich kann nicht genau sagen, aber schon fast 30 Jahre, ja. Okay, und ja, diese Blinddarmentfernung auch Vor sehr 20 Jahren. fast 20 Jahre. Okay, und ja, trinken Sie Alkohol? So gelegentlich, ja, so ein, alle 2, 3 Wochen mal so eine, ein Glas Wein. Und rauchen Sie? Auch nicht mehr. Ich habe geraucht, aber nicht mehr. Nicht mehr. Und wie viel haben Sie schon geraucht? Okay, wie lange und wie viel, ja? Okay, ungefähr 20 Jahren habe ich geraucht und damals habe ich so ein 1 bis 2 Schachtel, muss ich sagen, ja. Ich habe viel geraucht damals, ja. Okay. Es ist ja gut, dass Sie das auch gehört haben. Ja. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nee. Okay, haben Sie Allergie? Nee, auch nicht bekannt. Okay. Und ist Ihre Eltern schon am Leben? Nein, die sind schon tot, leider. Und waren die beiden gestorben? Waren sind die beiden Meine gestorben? Mutter ist schon vor 10 Jahren verstorben. Die hatte also einen Lungenkrebs gehabt, war schon 6, 7 Monate unter Therapie und danach hat es nicht mehr geschafft. Und mein Vater hat auch Herzprobleme gehabt. Und meinen Sie, dass Sein Problem ist ein Herzinsuffizienz oder hat er auch einen Herzinfarkt gehabt? Das kann ich nicht genau jetzt beantworten, aber der hatte es Probleme. Der hatte es Probleme und ich habe es nie genau nachgefragt, was das der Hintergrund war. Ob das ein Restgefäßproblem war, weiß ich nicht genau. Wie alt ist er? Wie alt war er, Ist er verstorben? als ja, er gestorben ist? Der war ungefähr so 75 Jahre alt. Okay. Und arbeiten Sie? Nicht mehr Nicht mehr. seit letztes Jahr. Nächstes Jahr. Und schon berentet sind Sie. Ja, genau. Okay. Jetzt leiden Sie unter Stress oder sehen Sie Aber das? bitte, jetzt leide ich was? Unter Stress. Stress? Eigentlich nie. Ich habe ganz gemütliches Leben. Ja, ich bin gerade frisch im Rentner und der Helge versucht es zu genießen. Dann kam diese Probleme. Ja, man arbeitet ganz Leben, um das am Ende ein tolles Rentezeit zu genießen. Aber scheint das bei mir nicht das Fall. Okay, also die können ja genesen, ich glaube. Aber Ja, ich hoffe. jetzt sollen wir die Ursache finden. Ja. Okay. Okay. Und ja, haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Sind Sie gesund? Ja, die sind gesund. Ich habe zwei Enkelin auch, die sind auch gesund. Und haben Sie Geschwister? Nee, habe ich keine. Okay. Ja, Frau Schmidt, ich habe jetzt alle meine Fragen gestellt und wenn Sie Fragen haben, kann ich gerne antworten. Ich habe keine Frage im Sinne von natürlich, mir ist wichtig zu wissen, was steht mir vor, was haben Sie vor Plan und dann, damit ich das Bescheid wissen, wie es weitergeht. Okay, jetzt ja, gehe ich davon aus, dass Sie eine Herzinsuffizienz haben können. Das können wir auch als Arztgespräch machen, dann direkt. Okay, Sie direkt können wir das. Okay. informieren dann, damit wir das überspringen und Zeit gewinnen. Okay, dann ja, beenden wir jetzt Patienten-Arzt-Gespräch, wenn meine Kollegen irgendeine Ja, Frage genau. Gibt es haben. denn Fragen? Haben Wunder. noch Kollegen oder Kolleginnen Fragen? Waren Sie in der letzten Zeit eine lange Reise? Gute Frage. Ja. Vor 2 Monaten, 3 Monaten ungefähr, also ich habe so eine Reise nach USA gehabt. Das war fast 10 Stunden hin und her. Ungefähr 20 Stunden natürlich, aber das war nicht aber in einem Schnitt, sondern ich war dahin und 2 Wochen war ich zum Wandeln und dann kam ich wieder zurück. Seitdem habe ich ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Haben Sie Fieber? Nee. Haben Sie Sputum? Auswurf? Als ich gesagt, so vor, als ich kam, damals schon, aber seit längerer Zeit habe ich nicht, seit 2 Monaten habe ich gar keinen Husten oder. Was steht im Vordergrund? Atemnot oder Brustschmerzen? Atemnot. Druckgefühl habe ich natürlich, wenn ich Probleme habe, aber so direkt Brustschmerzen habe ich nicht. Ihre Durchschmerzen treten nur bei Belastung auf, ja? Genau. Impfung nicht gefragt, Impfung nicht staatlich. Genau. Gute Frage. Heute ist aktuell, heute Tag immer, muss man alle impfen. Corona geimpft oder nicht. Obwohl nicht mehr gilt. Aber Und trotzdem. Herr Stolpern, Gute alles klar? Frage, genau. Herr Ja. Herzrasen. Ja, für Rechtsmedizin Herzrasen spielt keine Rolle. Aber ja, wenn ich Atemnot habe, in dem Zeitpunkt habe ich ein bisschen Herzrasen auch. Spüre ich schon. Das war's. Ja. Können wir als das Gespräch anfangen? Ja, machen wir, wenn wir keine Frage haben mehr. Ja, und haben noch Fragen? Ähnliche Beschwerden und sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Nee, ich habe es gedacht, das geht von sich alleine jetzt in der letzten Zeit. Die Probleme hat sich vermehrt. Dann habe ich gesagt, gehe ich mal zum Arzt, damit ich das klären kann. Woher kommt das? Die Patientin hat 67 Jahre alt, keine Vorerkrankungen. Timur Hocam. Ja. 67 Jahre alt und keine Vorerkrankungen, keine arterielle Ja, Hypertonie, das. Diabetes. In Deutschland ist normal. Natürlich. Hier ist normal. Bei euch im Land ist nicht normal. Wir nehmen dann kein nehmen Sie. Gesetz. Bis 80 Jahre keine Medikamente. Die sagen, dich Mandeln, Leben genießen, Oh, nehmen nichts maşallah. ein. Kein gesund gewesen. Menopause ist gefragt. Das wurde nicht gefragt, Das aber kommt auch nicht Frage. Mit 67 wird man auch nicht mehr aktiv okay, sozusagen. und nehmen Sie regelmäßig Ihre Vorsorgeuntersuchungen wahr? Ja, gute Vorsorge. Frage. Gehen zum Vorsorge. Frauenarzt. Ja, das mache ich. Das tue ich. Okay. Und jetzt aktuell alles in Ordnung. Ja, genau. Das letzte Gebärmutter ist raus, dann habe ich meine Ruhe. Okay. Danke. Jetzt fangen wir an. Bitte schön. Okay. Und hallo Herr Oberarzt, wenn Sie Zeit haben, ja, würde ich gerne einen Patienten vorstellen. Ja, gerne. Hallo. Frau Schmidt, 67-jähriger Patienten. Und ja, sie stellte sich bei uns wegen der seit 3, 4 Monaten bestehenden progredierenden Lymphnot. Und ja, sie berichtet auch Druckgefühl und Husten bei Belastung. Und diese Beschwerden treten meistens unter Belastung mit 2 Etagen aufsteigen oder 300 oder 300, 400 Metern laufen auf. Und in den letzten 3 Wochen hat sie ungefähr 2 Kilogramm zugenommen. Und sie hatte keine Vorerkrankungen und nimmt sie nur bei Bedarf Paracetamol oder irgendeine Schmerzmedikation ein. Und ja, vor 30 Jahren ist sie die gute Hysterektomie schon durchgeführt vor 30 Jahren und Appendektomie-Operation vor 20 Jahren ist schon bekannt Minderung. bei ihr. Keine Allergie bekannt und ja, Alkohol, gelegentlicher Alkoholkonsum ist schon wurde schon angegeben und sie hat früher geraucht, jetzt schon aufgehört, aber früher 20 Jahren täglich 1 bis 2 Schachteln schon Zigaretten geraucht und keine Erfahrung mit Drogen. In der Familienanamnese, ja, ihr Vater ist schon wegen eine Herzprobleme gestorben und ja, ihre Mutter ist vor 10 Jahren an einem Bronchialkarzinom gestorben. Und sie ist berentet und kein Stressfaktor in ihrem Leben schon vorhanden. Und ja, unter Berücksichtigung dieser Beschwerden gehe ich davon aus, dass sie ja beginnende Herzinsuffizienz haben kann und ja, zusätzlich kann auch ja Angina pectoris und in Frage kommen. Und ja, vielleicht sie kann auch anämisch sein. Das sollen wir mit der Blutbild bestimmen. Okay. Ja, aber jetzt würde ich gern die Patienten untersuchen. Okay. Das heißt, zusammenzufassen, eine 67-jährige Patientin stellte sich mit der Belastungsdyspnoe, die seit 3, 4 Monaten bestehen, vor und hat keine Husten aktuell, keine Infektzeichen und Ja, aktuell, ja. klinisch ist in Ruhe stabil, auch aktuell. Dann, wie gehen wir vor jetzt? Was haben Sie jetzt als Plan? Was ist Ihre Als Verdacht? Unters ja, als ja, körperliche Ihr Untersuchung soll ich durch. rechtsmedizinisches Fall. Ja, jetzt soll ich körperlich untersuchen unbedingt und ja bestimmen und soll ich bestimmen, ob die Patienten jetzt irgendeine Herzrasen hat Was achten Sie oder bei Körperuntersuchung? Was würden Sie denn machen? Genau. und ich das Herz ab und den Herz ab und dann ich habe den Herz ab, Palpitation, Auskultation und Lungen, das soll ich unbedingt Lungen Ultraschall und untersuchen Herz und noch? und Herz auch und Ja. Und was erwarten Sie bei Lungenausputation? Was wollen Sie denn damit ja, könnte ausschließen? auch pleurale Effusion kann ich bestimmen, wenn sie schon vorhanden ist. Und ja, kann auch Das können Sie auch bei Perkussion machen, oder? Das Applauseinrüstungs. ja, war bei Perkussion, ja. Obwohl man heutzutage nicht Rechts. mehr macht, aber das ist eine alte Methode. Der einfachste, dass man eine Schale mit dem Ultraschall einfach mal Ja, oder Facial, ja, guckt, kann. das ist das Einfachste. Okay, aber Sie wollen einfach so eine anomalisches Lungengeräusch, so eine Atemgeräusch ausschließen, ob sie gerade hat oder nicht. Das ist schon mal wichtig. Ja, Und bei richtig. Herz Auskultation, was wollten Sie achten oder was beachten Sie genau? Ja, wenn es um die Herzinsuffizienz geht und dann kann ich irgendeine ja, Hauptursache finden, wie ja, Klappenstenose oder Klappeninsuffizienz oder Die ja, Stenose kann man ja, Verdacht, genau. So ein Herzgeräusch, so ein Herzgeräusche Patrouillengeräusch. kann ich auch So eine, auch hören. ist das mitral oder ist das Aortaklappen? Da kann man das ein bisschen lokalisieren und als pathologisches Geräusch und die Grad notieren. Okay, das haben Sie gemacht. Was achten Sie noch denn beim Körperuntersuchung? Und auch die ja, Beinodämme würde ich auch prüfen, ob es schon auch vorhanden ist. Und plus, ja, jetzt fällt mir nicht mehr ein. Ja, sondern allgemein kann man sagen, ich versuche dann Lebervergrößerung, ob den Patienten hat, Nierenvergrößerung. Ja. Die kann man auch noch mit Abdecken, ausschließen oder nicht. Das heißt, gehört zur Körperuntersuchung. Okay. Okay, was machen Sie als nächstes und was ist Ihre Verdachtsdiagnose hier? Okay, wenn Also die ganze Untersuchung geht um Richtung, dass Sie eine Verdachtsdiagnose versuchen zu bestätigen oder mindestens herausfinden, damit Sie die nächste Stufe bei, nach dem Körperuntersuchung einfach in den Weg leiten. Und ja, wenn die Patienten schon ja, bei der Untersuchung ist schon Hassgeräusche hat und auch ja, irgendeine Periallo-Fusion oder ja, eine so Ich habe Glavevergrößerung hat, dann das kann ich eine ja, Herzultraschall sag ich UKG oder fallen Herzuntersuchung. lassen. Ja. Ein UKG. Okay, das machen Sie, um einfach seine Herzinsuffizienz zu bestätigen oder ausschließen. Ja, richtig. Mindestens sonografisch, okay? Dann machen Sie auch eine Röntgen Thorax, um einfach seine Thorax-Röntgen. Lungenstatus zu sehen, wie das ist. Okay, aber meine Frage geht zum, was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose, bevor Sie diese ganzen Sachen machen? Damit Sie in diese Richtung gehen müssen, um genau zu wissen, was Sie machen müssen oder wollen. Das ist Ihr Standard-Röntgen, machen Sie Standard sehr gut. Sie machen UKG sehr gut. Sie machen Blutentnahme. Was achten Sie bei Blutentnahme? Was machen Sie bei Blutentnahme? Ja, mindestens ja, differenzielle, ja, kleine Blutbild und Großes Blutbild. große Blutbild okay, dann ja, vielleicht ja, BNP-Protein kann ich auch Ja. bestimmen für die Herzinsuffizienz bestätigen. Bei Verdacht auf Lungenembolie, was machen Sie denn? Und ja, Dedimer-Werte Okay. soll Aber ich vor auch. allem, was machen Sie noch? Bei großes Blutbild ist das Blutbild. Sie haben keine Nierenfunktion dort, Sie haben keine Leberfunktion dort, Sie haben keine Elektrolyte. Da sollen Sie nicht Ja. verwechseln. Großes Blutbild ist ein Ist nicht differenzielles so. Blutbild. Sie brauchen eine große Routine, das ist was anderes. Große Routine ist das alles drin. Großes Blutbild noch dann die anderen Laborwerte noch dazu. Ja. Die zwei Unterschiede. Leberwerte und ja, Nierenretentionswerte sollen Das wir ist auch wichtig, prüfen. weil wenn Sie einen Patienten haben, der chronische Lungenentzündung, dann könnte auch eine Niereninsuffizienz dahinter stecken, ja. Da müssen Sie das auch beobachten und aufnehmen in den Blutuntersuchungen. Okay, das haben Sie getan. Leberwert haben Sie auch mitgemacht und richtig ProBNP, genau richtig, ob man eine Kardialprobleme hinter hat oder nicht. Muskulatorisch muss man sagen, ja. Und die Dedimer haben Sie auch gemacht, die Dedimer ist hoch. Und was machen Dedimer ist okay, Dedimer ist hoch und ja, das ist nicht bestimmt, dass sie Lungenembolie haben. Das zu genau. prüfen, sollen wir auch ja eine CT-Thorax oder CT-Angiografie, CT-Thorax-Angiografie. Thorax nicht, sondern Pulmonalangio, sagt man Die das? Punktung angehört. Direkt so ein Pulmonalangio. Weil bei CT-Thorax sehen Sie die Präfer-Lungenembolie nicht ganz genau. Sie Ja, bei richtig. Ja. Zentrallungenembolie sehen Sie das genau als Rechtsmediziner, aber die Präfer-Lungenembolie würden Sie nicht sehen. Dafür brauchen Sie eine Pulmonalangio. Dann sehen Sie alles. Ja? Okay. Und in diesem Fall, hochwahrscheinlich ist es eine Präfer-Lungenembolie, nehme ich an. Weil bei Zentral, dann kommt man Patient sofort mit Luftnot, mit starker Luftnot. Ja. Die können nicht das einfach jetzt 3, 4 Monate halten. Ja. Das ist selten auch zu sehen, dass Patient mit sowas kommt in Notaufnahme. Aber in diesem Fall, Patient hat es verweigert, hinterher hat er eine, noch dazu hochwahrscheinlich noch eine Herzrechtesbelastung, langsam, langsam, die infiziert sind, könnte sein. Dafür braucht man dann natürlich was, der UKG, wie Sie gesagt haben, genau richtig. Und Pulmonalangio haben sie gemacht, die hat sich bestätigt mit der Präfehlungenembolie, eine chronische Präfehlungenembolie, nicht akutes sozusagen. Das sieht man ganz selten, aber es geht um nicht das, jetzt wie die seltenen Fall zu diskutieren, es geht um, dass man die Prozedur einfach auch bei akutes die gleiche macht, sozusagen, dass sie, was man annehmen muss. Und was wir vergessen haben in der Notaufnahme, Sie müssen auch eine BGA auch machen, ja. Das ist wichtig, ja. Sie brauchen eine EKG auch, ja. Das kann auch sein, dass Patient eine Herzrhythmusstörung, nämlich auch Vorflimmern auch hat. Ja. Das können Sie auch, das kommt auch hinterher nach der Lungenembolie, wo man nicht achtet und Patient hat immer wieder eine Herzrhythmusstörung, die Subkardialinsuffizienz, am Ende verursacht und der Herr Patient hat dann auch diese Probleme. Und Patient hat auch Herzrasen gehabt. Das während der Belastung habe ich auch Herzrasen. Das passt. Das könnte auch sein, dass eine Herzinsuffizienz durch oder akutes Herzprobleme durch eine anderes Ursache bekommt. Daher UKG, EKG, BGA, großes Routine und denn die weitere nach Bedürfnis, wenn Sie eine Pulmonalangio-CT machen, brauchen Sie keine Röntgen-Thorax, ja, dann haben Sie es, ja. Sagen Sie, Kostenabdeckung muss man nicht passieren, mal hin checken, dann habe ich alles drin, ja. Okay, und die Resttherapie ist klar. Was macht man? NOAC, einfach. Ja, Antikoagulationstherapie, NOAC, die das gibt Heparin. es halt fünf Sorten und dann eine von dem gibt man und dann startet man eine Therapie. Da gehen wir nicht rein. Aber für sowas, für Unklares, natürlich, der hat eine lange Reise gehabt, aber nehme ich an, dass die Patient keine lange Reise hatte. Was machen Sie denn bei unklares Lungenembolie? Dann geht noch tiefer. Ne? Bei unklares Lungenembolie, dann müssen Sie natürlich die Beine unbedingt Doppler machen, unten. Egal, was das ist. Mit der Thrombose unten, ja. Obwohl es nicht stark geschwollen ist, ja. Und noch dazu, dann würde ich den Patienten zu einer Tumorvorsorgeuntersuchung schicken. Also ich gehe mal, weil das könnte auch, weil selten Patienten kommen mit sowas rein und die haben einen Tumor, wo man nicht weiß und die produzieren gerne Embolien. Und natürlich, denn die sitzen in der Lunge oder irgendwo hin oder der Patient kommt mit Schlaganfall rein und sagt, na, der hat einen Tumor irgendwo in sitzt, ja. Daher das ist nicht verkehrt, in diesem Alter zu machen. Sie haben es aber toll gemacht, muss ich sagen. Ja, Sie waren, ich glaube, Sie haben Prüfung, oder? Wann haben Sie Prüfungstermin? Ja, nächste Woche Donnerstag. Ja, Sie haben es bestanden, dann ist das so.